Danny weiß immer noch nicht, wo er sich demnächst niederlassen will. Vielleicht in Denver, vielleicht in Longmont, vielleicht in Arvada. Doch nach beinahe 3 Jahren in Oak Grove reichen seine 2 kleinen Koffer für die Habseligkeiten, die er mitnehmen will, nicht aus. Er beschließt, bei Manitou Fine Liquors nachzufragen, ob er ein paar leere Kartons für seine Klamotten bekommen kann. In dem Spirituosengeschäft kennt man ihn wahrscheinlich nicht, weil er sich selbst in seiner Trinkerzeit hauptsächlich an Bier gehalten hat. Kurz nach 12 Uhr mittags öffnet er die Trailertür und tritt auf die oberste Treppenstufe. Im Schatten des Oak Grove Büros hat Darla Jean Richardson auf dem Asphalt ihr Puppenhaus aufgebaut. Das ist verdammt groß, fast ein Schlösschen, und es muss ganz schön mühsam gewesen sein, es von ihrem Trailer herzuschaffen. Becky hat es zu Darla Jeans 7. Geburtstag bei Amazon bestellt und dann verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ihr klar wurde, dass man es erst zusammenbauen muss. Das hat dann Danny erledigt, wobei DJ ihm die verschiedenen Einzelteile angereicht hat. Dabei haben sie beide mit den Liedern aus dem Radio mitgesungen, das war ein schöner Tag. Jetzt ist DJ 9 und er hat Marigold's Dream House fast 1 Jahr lang nicht gesehen. Er dachte, sie würde in ihrem Zimmer damit spielen oder sei zu alt dafür geworden, aber wenn sie es jetzt von ihrem Trailer bis dorthin geschleppt hat, kann das nur einen Grund haben. Hi DJ, alles cool im Pool? Das war immer für ein Lächeln gut, heute jedoch nicht. Sie wirft ihm einen ernsten Blick zu. Sie ist weg, falls du deswegen drin geblieben bist. Danny muss nicht fragen, von wem die Rede ist. Am Vormittag ist Ella Davis durch den Trailerpark gezogen, hat an die Türen geklopft und mit allen gesprochen, die zu Hause waren. Er hat erwartet, dass sie auch bei ihm vorbeischauen würde, doch das hat sie nicht getan. Sie hat nur ihre Corona-Maske abgenommen und ist davongefahren. »Wo ist denn deine Mutter?« »Die muss im Diner die Schicht von Marielle übernehmen. Marielle hat Impetigo.« Das letzte Wort spricht DJ ganz sorgfältig aus, Silbe für Silbe. »Sie hat gesagt, ich kann alleine da bleiben und dass sie mir ein Stück Kuchen mitbringt. Aber ich will keinen Kuchen. Mir ist egal, ob ich überhaupt wieder einen kriege. Und sie hat gesagt, ich darf nicht bei dir an die Tür klopfen. Darum bin ich hierher gekommen, damit ich dich sehe, wenn du rauskommst.« Danny steigt die Stufen hinunter, geht auf DJ zu und bleibt auf halber Strecke stehen. Das Puppenhaus ist aufgeklappt und im Innern sieht er Barbie und Ken am Küchentisch sitzen. Barbies Beine sind merkwürdig ausgestreckt, weil man die Knie nicht richtig biegen kann. Früher haben DJ und Danny sich ausführlich darüber und über andere unrealistische Eigenschaften verschiedener Puppen, Haut aus Plastik, gruselige Haare, unterhalten. »Warum bleibst du da stehen?« fragt DJ. Weil er Blicke spürt, natürlich. Der eines Mordes Beschuldigte und das wehrlose kleine Mädchen. Die meisten Leute sind auf der Arbeit, aber einige auch zu Hause. Dieselben, mit denen Inspektor Davis gesprochen hat, und bestimmt wird er von denen beobachtet. Vielleicht sollte ihn das nicht kümmern, aber das tut es. Bevor ihm eine passende Antwort einfällt, sagt DJ, »Mami hat gefragt, ob du mich mal belästigt hast. Ich weiß, was das heißt. Das heißt, dass man nicht mit Fremden reden oder mitgehen soll. Und ich habe gesagt, Danny wird mich nie im Leben belästigen, weil er mein Freund ist.« Darla Jean bricht in Tränen aus. »DJ, meine Güte, bitte, du hast die Frau nicht umgebracht. Ist doch so.« »Das ist keine Frage.« Scheiß auf die neugierigen Blicke. Er geht zu DJ und hockt sich neben sie. »Nein. Sie glauben, ich war es, weil ich geträumt habe, wo sie vergraben liegt, aber umgebracht habe ich sie nicht.« DJ wischt sich mit dem Arm über die Augen. »Mami sagt, ich darf nicht mehr zu deinem Trailer kommen, du darfst mich nicht mehr von der Schule abholen. Sie sagt, entweder sperren sie dich ein oder du gehst weg. Sperren sie dich ein?« »Das können sie nicht, weil ich nichts Unrechtes getan habe.« »Gehst du dann weg?« »Das muss ich. Ich habe keinen Job mehr und die meisten Leute hier wollen mich nicht mehr sehen.« »Aber ich will dich sehen. Was ist, wenn Mami meint, sie will wieder Bobby als Freund haben? Wenn das Auto kaputt geht, kann der das bestimmt nicht ganz machen. Ich hasse ihn. Er hat mich mal ohne Abendessen in mein Zimmer geschickt und Mami hat nichts dagegen gemacht.« Sie fängt an zu schluchzen und scheiß nochmal auf die neugierigen Blicke. Danny legt den Arm um sie und zieht sie an sich. Ihr Gesicht schmiegt sich heiß und feucht an sein T-Shirt, aber das ist okay, mehr als okay. »Sie holt Bob bestimmt nicht zurück«, sagt er. Davor wird sie sich hüten. Er hat keine Ahnung, ob das stimmt, hofft es jedoch. Er hat seinen Vorgänger zwar nie kennengelernt, womöglich ist er ja ein dürrer, bebrillter Buchhalter, dem es Spaß macht, kleine Mädchen auf ihr Zimmer zu schicken, aber in seiner Vorstellung handelt es sich um einen Kerl wie ein Kleiderschrank mit Bürstenhaarschnitt und massenhaft Tattoos, also um jemanden, vor dem ein kleines Mädchen richtig Angst haben könnte. »Nimm mich mit«, sagt DJ in sein T-Shirt hinein. Danny lacht und verstrubbelt ihr das dunkelblonde Haar. »Dann würde man mich auf jeden Fall einsperren.« Sie blickt zu ihm hoch und lächelt ihn schüchtern an. Im selben Augenblick tritt Althea Dumfries aus ihrem Trailer. »Lassen Sie das Kind los«, ruft sie. »Lassen Sie sofort das Kind los oder ich rufe die Polizei!« DJ springt auf die Beine, Tränen strömen mir am Gesicht herab. »Fick dich doch selbst, fick dich doch, du fette Kuh!« Danny ist entsetzt, aber auch voll Bewunderung, und obwohl er sich sicher ist, dass Darla Jean sich gerade allerhand Scherereien eingehandelt hat, denkt er unwillkürlich, dass er's nicht besser hätte ausdrücken können.